Wir laden Sie ein zu einem großen Hörspielabend. Gold, Revue ist der Titel des ersten Hörspiels, das der Schriftsteller Jan Wagner 2017 für den Deutschlandfunk geschrieben hat. Jan Wagner ist vor allem bekannt als Lyriker. Für seinen Gedichtband Regentonnen-Variationen erhielt er 2015 den Preis der Leipziger Buchmesse. Und 2017 wurde der 1971 in Hamburg geborene Autor mit dem Büchnerpreis ausgezeichnet, dem nach wie vor bedeutendsten deutschen Literaturpreis. Die Jury des Georg-Büchner-Preises würdigte die spielerische Sprachfreude und meisterhafte Formbeherrschung, musikalische Sinnlichkeit und intellektuelle Prägnanz seiner Gedichte aus neugierigen, sensiblen Erkundungen des Kleinen und Einzelnen, mit einem Gespür für untergründige Zusammenhänge und mit einer unerschöpflichen Fantasie lassen sie Augenblicke entstehen, in denen sich die Welt zeigt, als sähe man sie zum ersten Mal. So virtuos und fantasievoll geht es auch in Jan Wagners erstem Hörspiel zu. Gold ist ein lyrisches Stimmenspiel, das uns in die Welt der Goldgräber und Glückssucher entführt. Hier finden Sie alle zu Sprache und Gesang, die Herumtreiber und die Händler, die Schürfer und Gräber, die Bardamen, Bestatter, Liebenden und Missionare, die Säufer und Prasser und Spieler. All jene, die mit nichts als ein bisschen Hoffnung in der Tasche ihr altes Dasein hinter sich gelassen, manchmal gewonnen, fast immer aber verloren haben. Jan Wagners Revue wird ergänzt und gespiegelt durch eine Originalmusik des Komponisten Sven Ingo Koch. Gold. Revue. Hörspiel von Jan Wagner. Komposition Sven Ingo Koch. Regie Leonard Koppelmann. Weil alles werden muss, entstand auch ich. War da, als ich das Land vom Wasser trennte, die Kontinente sich wie große Hände von Wahrsagern über die Kugel schoben, noch unberührt und kristallin und blau. Hörte die Platten aneinander reiben und drücken, leise stöhnen, stieg mit Magma vom Kern herauf, erstarrte mit der Kruste. War da, als etwas zitterte, das Leben in die Amöben und Bakterien fuhr, benötigte nicht Licht noch Sauerstoff zum Überdauern, brauchte keine Teilung von Zellen, um ich selbst und ganz zu sein. Wer spürte, wie sich erste dünne Wurzeln ins Erdreich wagten, nebenan Garnelen und Schwämme durch die Ozeane schwebten? Wer ging den ganzen Weg, verschluckt, verzehrt von einem Quastenflosser, durch den Leib hindurch und kehrte unversehrt zurück, um noch ein bisschen mehr zu glänzen, während der Quastenflosser längst verschwunden war.